Endlich wieder Liebe pur, ich kann es wieder spüren. Halt mich fest, ich will mit dir den Horizont berühren. Schenk mir die perfekte Welle, wenn ich um mein Leben renne, atemlos bis in die Ewigkeit. Schenk mir einen Stern, denn den hätt ich so gern. Flieg mit mir zum Mond, mal sehen, wer da so wohnt. Lass mich tausend Abenteuer spüren, will in deiner Umlaufbahn verglühen. Schenk mir einen Stern, denn den hätt ich so gern. Sehen, wer da so wohnt. Lass mich tausend.